2. Nachtgespräche. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Lemmle, Diplompsychologin und Familientherapeutin. Wenn Sie mit mir sprechen möchten, erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 089 51 8 51. 089 51 8 51. Ich freue mich auf unseren ersten Anrufer, den letzten aus unserer letzten Sendung. Hallo. Ja, hallo. Ich habe das letzte Mal angerufen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte und freue mich auch jetzt wieder dabei zu sein. Ist doch Ehrensache. es war so, ich habe mir die Sendung aufgenommen, habe mir die selber nochmal angehört und habe selber gehört, dass ich da sehr schnell geredet habe und versucht, es einfach mal etwas langsamer zu machen, dass man das auch besser verstehen kann. Es geht mir darum, Sie haben das letzte Mal gesagt, Sie haben mich mit jemandem verglichen, den Sie am Zug gesehen haben, der mit dem Handy unterwegs war und ziemlich rastlos ausgesehen hat. Und das macht eigentlich aus, das ist auch so das Problem, das ich habe, dass ich sehr ungeduldig bin. Dazu hätte ich dann auch gleich eine Frage. Also meine Frage ist, wie ich praktisch geduldiger sein kann, weil das sozusagen der einzige Weg ist, wie ich wieder gesund werden kann. Also wenn Sie nicht mehr so ungeduldig sind, das wäre sozusagen das Rezept wofür? Dass ich wieder gesund werden kann. Gesund dann, von was? Ich habe einen Zusammenbruch gehabt vor 5 Jahren auf der Arbeit aufgrund von Überarbeitung. Genau. Und habe da sozusagen eine Schwindelerkrankung sozusagen als Rest. Das kriege ich seitdem nicht mehr los und war da eben auch in der Psychotherapie schon und die hat mir auch sehr viel geholfen, aber das ist so das Letzte, wo ich wirklich noch dran am Arbeiten bin, weil es halt auch schon so lange dauert, ist, dass ich eben versuchen muss, eben zu warten, weil das der einzige Weg ist, eben geduldig zu sein, um wieder aus der Ruhe sozusagen die Kraft zu tanken, die ich brauche, um wieder gesund zu werden. Und das mit der Geduld, das klappt nicht so recht. Ja, ich habe mich immer verglichen mit dem Hasen aus Alice im Wunderland, mit der Uhr. Der hat nie Zeit gehabt und ist immer nur durch die Gegend gerannt. Aber dann ist ja vielleicht das Medikament falsch oder das Rezept falsch. Ja. Vielleicht könnte man ja dann mit dieser Schwindelerkrankung, vielleicht auch irgendwas im weitesten Sinne mit Angst und mit Stress, man ja vielleicht auch ein anderes Rezept verschreiben. Was würde Ihnen denn noch für ein Rezept einfallen? Also die Sache ist, diese Schwindelerkrankung ist sozusagen die Ursache davon ist eine Angststörung, die ist bei mir diagnostiziert. Hat Ihnen der Therapeut vorgeschlagen, geduldiger zu werden, genau, oder haben Sie sich das ausgedacht? Oder gemeinsam ausgedacht? Gemeinsam. Mhm. Ja. Da sind Sie bei mir total an der richtigen Adresse, weil ich bin, wenn ich länger wie eine Stunde wie hier sitzen muss, dann muss ich 3 Stunden um Pudding rumrennen. Das hieße denn für mich, lerne weiter auf dem Stuhl zu hocken. Wollen wir doch mal gucken, wie wir anders mit der Rastlosigkeit umgehen können. Ja. Was machen Sie, wenn Sie rastlos sind? Also, was mache ich, wenn ich rastlos bin? Ja, das ist eine gute Frage. Also, dann krachen die Gedanken so. Nee, ich versuche, also das Beste ist wahrscheinlich sowas wie Meditation oder sowas, dass ich dann sozusagen mich einfach nur irgendwo hinsetze und festkette. Das wäre ja für mich überhaupt das Ideale. Sie würden mich dann sozusagen an den Stuhl festketten, ich soll eine Meditation machen und meine ganzen unruhigen Nervenbahnen in meinem Körper, also die jaulen ja auf. Ja, so fühle ich mich ja dann auch. Das ist aber. Ja, was würden Sie mir denn empfehlen mit meinen rastlosen Nervenbahnen, die nach 50 Minuten hier auf dem Stuhl wirklich rastlos vor sich hinjammern und sagen, ich brauche was. Was würden Sie mir denn empfehlen, wenn denn dann die Geduld der richtige Weg wäre? Tja, was würde ich Ihnen empfehlen? Also das Beste ist immer, ich glaube ja daran, auch an das Motto, an das, was Sie glauben, dass sozusagen die Lösung eigentlich immer vor einem ist. Dass man praktisch, ich glaube praktisch, dass sozusagen die Lösung in der Natur zu suchen ist und würde dann sozusagen einen Spaziergang in der Natur vorschlagen. Ich habe aber einen zweiten Satz auch noch in meinem Therapieverständnis. Ganz oft ist die Lösung das Problem. Die Lösung, okay. Jetzt werden Sie plötzlich ruhig. Ganz, das ist nämlich mein zweites therapeutisches Credo. Mitunter ist die Lösung das Problem. Okay, das heißt, ich bin jetzt überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zumindest haben Sie innegehalten. Deswegen frage ich nochmal, wenn die Lösung, also angenommen, Sie würden mich rastlosen Menschen, ich bin eher motorisch rastlos, an den Stuhl anketten und sagen, werde geduldig, mach Meditation, dann würde ich implodieren. Ja. Das wäre sozusagen, da wäre einmal wieder mehr die Lösung das Problem. Dann wäre ich implodiert und Sie können meine Reste irgendwo aufklauben. Ja. Was wäre dann denkbar oder spürbar oder machbar, also, wo die Lösung nicht ein Problem darstellt? Ja, also die Sache ist halt die, das Wichtige ist eben für mich sozusagen schon mich zu bewegen, zu aktiv zu sein, aber nicht zu weit zu gehen. Eben sozusagen aus dieser Angst, Kuppel, so lang, die so groß wie möglich zu machen, sage ich mal, dass ich die Angst sozusagen wegschiebe und dadurch stabiler werde. Aber ich habe halt auch eben Angst davor, dass ich dann wieder zu weit gehe und dass ich dann wieder entsprechend, dass mir dann wieder schwindelig wird. Also es ist so ein. Also wäre doch vielleicht die Kombi. Ja. Genau. Weil Sie ja immer wieder so diese Sehnsucht haben nach mehr Geduld, wäre doch die Kombi. Also Sie schnattern ja auch wie so eine männliche Weihnachtsgans. Da könnte ich mir vorstellen, dass Sie 5 oder 10 Minuten erstmal morgens sich im Spiegel begrüßen und solch Kraut- und Rübensalat sich in den Spiegel reinrufen, so aufgeregt schnattern. Angst ist ja, ich will das alles auch so, ich finde, dass Sie das nämlich eigentlich irgendwie alles so toll machen und so wie ich jetzt mit Ihnen spreche, hey, du machst das eigentlich ganz toll und jetzt wolltest du doch irgend noch was sagen und irgendwie hast du wieder, dass Sie 10 Minuten so zu Ihrem Spiegelbild schwätzen, aber so, dass die Kraut- und Rübengedanken überhaupt gar keinen Anfang und gar kein Ende mehr haben, so wie ich es Ihnen jetzt vorgemacht habe. Was würde dann passieren? Wir stellen es uns mal vor, also ich merke, dass ich jetzt richtig ruhig werde, jetzt kommt nämlich der Gegenimpuls. Ja. Das heißt, der Körper versorgt sich dann automatisch mit dem, was er braucht. 10 Minuten, auch das ist ein therapeutisches Credo von mir, ist mehr desselben. So schnell schnattern, dass sämtliche männlichen Weihnachtsgänse sind total aus dem Rennen, weil sie sind nämlich noch schneller im Schnattern. Okay. Und noch durcheinanderiger und noch chaotischer und noch zwischen, wieso kannst du denn jetzt was Nettes zu dir sagen, weil du gleich wieder weißt, dass du Angst bekommst und du sagst ja schon wieder nur Käse. Klar. Und was passiert dann nach 10 Minuten? Ja, nur ich muss Ihnen eins dazu sagen. Was passiert dann nach den 10 Minuten? Ja gut, ich würde es ehrlich gesagt gar nicht machen. Was passiert, dann sagen wir es angenommen, Sie täten es, was würde Ihnen nach 10 Minuten passieren? Ich denke mal, ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es wirklich nicht. Okay. Soll jemand dabei sein, wenn Sie es ausprobieren wollen? Ich habe jemanden, der das machen würde. Würden Sie den dazu einladen? Ja, na klar. Dass er dabei bleibt und schaut, was passiert? Na klar. Weil ich erlebe Sie jetzt als überanstrengend durch die Lösung. Ich muss geduldiger werden, dann wird meine Angst kleiner. Genau. Und diese Lösung würde ich ein wenig aufweichen und schauen, ob sich der Körper gern selber schützen mag. Weil nach 10 Minuten aufgeregten Schnatterns bleibt ihnen die Luft weg und dann tut der Körper automatisch das, was er braucht. Sich entspannen. So ist es. Okay. Genau so ist es. Okay. Das hieße auf mich übersetzt, ich müsste 10 Minuten, und das tue ich häufig, in der Wohnung tanzen. Wir haben Gott sei Dank eine große Wohnung, und nicht tanzen Gesellschaftstanz, sondern wie so ein Spirifankerl, der übers Feuer hüpft. Mhm. Und dann tut der Körper automatisch das Richtige. Er schnappt nach Luft und lässt alles hängen. Und dann ist es das, was wonach sie Sehnsucht haben. Okay. Tief Luft zu holen und zu entspannen. Okay. Und wenn Sie sich erstmal so sicher sind, dass Sie es nicht machen können oder wollen, 10 Minuten ist viel. Mhm. Ich ras 10 Minuten wie eine Vergiftete durch die Wohnung. Vielleicht auch noch länger. Je nachdem, wie ich es brauche. Okay. Und dann fordert der Körper das. Und ich spüre, dass Sie die Lösung eigentlich richtig abrufen. Mhm. Ich möchte entspannen. Die Frage ist nur, wie. Und vorher gehört wirklich für mich extreme Anspannung. Okay. Und wenn Sie sagen, ich traue mich noch nicht so recht oder ich weiß noch gar nicht so recht, wie ich es mache, laden Sie jemanden dazu ein, der dabei ist. Ja. Und versuchen Sie es vielleicht erstmal nicht 10 Minuten, sondern 5 Minuten. Okay. Aber ohne Punkt und Komma. Okay. Was soll ich denn meinem Spiegelbild erzählen? Ich habe das erzählt, was ich erzähle. Was würden Sie ihm denn gerne erzählen? Dass es mir so schlecht geht. Weiter? Ja, dass ich die Sendung gut fand und Ihren Tipp. Weiter? Das ist ja viel zu vernünftig alles. Hey, das ist ja, das ist ja total entspannt. Ich bin ein Streber. So, und jetzt sind Sie bereits entspannt. Ja. Alleine die Vision, dass ich sowas von schnellschatternd sein kann, löst bei Ihnen bereits die Entspannung aus. Okay. Alleine die Vorstellung, dass wenn ich in einer Therapiesitzung 1 Stunde gesessen habe, dass ich wieder laufen könnte, löst bei mir nachher auch schon die Lösung aus, ich kann wieder durchschnaufen. Okay. Und damit der Kumpel, der Sie dabei begleitet, der muss auch noch so ein bisschen Feuer geben. Das ist mein Bruder. Ja, Brüder sind dafür klasse. Der sagt, Mensch, du redest ja langweilig, nichts schnatternde Weihnachtsgans. Dass er ihn auch richtig noch dass er sie richtig noch so unter Feuer setzt und sagt, mach Dampf, Junge. Okay. Also es geht eigentlich darum, dass ich dann perplex vorm Spiegel stehe und am Ende nicht mehr weiß, was ich sagen soll. So, vielleicht. Es geht darum, dass der Körper sich am Ende damit versorgt, was er braucht, um gut weiterleben zu können. Okay. Mit dem Schwindel unterdrücken sie es. Den Schwindel wollen sie unterdrücken. Und wir sagen aber, hau rein, Junge, weil dann kann der Körper sich mit dem versorgen, was er braucht. Okay. Weil auch also, Angst ist eigentlich eine gute Grundversorgung. Okay. Und eigentlich ging das Gespräch die ganze Zeit darum, sich selber gut zu versorgen. Okay. Und sich nicht etwas aufzuzwingen, was wir nicht sind. Okay. Wollen Sie es probieren? Ich probiere es. Hört Ihr Bruder zu? Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe einfach die Sendung aufgenommen und ich spiele es Ihnen dann vor und dann können wir loslegen sozusagen. Ich finde es toll. Ich erlebe Sie jetzt als sehr entspannt. Was macht der Schwindel im Kopf? Ja, also was soll ich sagen? Es geht ja jetzt schon eine ganze Weile, mehrere Jahre, aber... Was macht er jetzt im Moment? Ja, es ist jetzt nicht akut irgendwie. Also was macht er jetzt im Moment? Es fällt mir ehrlich gesagt schwer, das zu unterscheiden. Okay. Schon. Also es ist schon sehr, sehr lange. Okay. Da bin ich neugierig. Aber es ist besser. Also mein Gefühl sagt, es ist besser auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch beiden, wie alt ist der Bruder? Mein Bruder ist 36. Und Sie sind 31, sehe genau. Ich. Und mein anderer Bruder, der ist 41. Der soll auch dabei sein? Nee, einer genügt erstmal. Ja, ich kann ja mal beide fragen. Wer Zeit hat, der kann ja... Beide Brüder werden zum Coach für schnatternde Weihnachtsgänse. Männliche Weihnachtsgänse. Ja. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute dabei. Und ich freue mich, dass Sie es aufgenommen haben, weil ich zu diesem einen therapeutischen Credo und Sie lassen sich gerne überzeugen, zwei weitere dazugeflochten habe. Und vielleicht hören Sie sie raus und vielleicht erreichen Sie sie nach diesem Gespräch auch noch tiefer, als wie es im Moment vielleicht möglich. Keine Ahnung. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Glück dabei. Okay, das freut mich. Vielen Dank nochmal auf jeden Fall. Richtig voll fett Glück. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Okay, danke. Tschüss. 089 51 8 51 089 51 8 51 und unsere erste Anruferin. Guten Abend. Hallo. Ja. Grüß Gott. Ich bin auf Ihre Geschichte sehr, sehr, sehr gespannt. Sie haben ja eine Menge zu erzählen. Ja. Wenn ich das hier so auf meinem Bildschirm sehe. Das wär sicherlich eine Menge zu erzählen, nur habe ich in dem Sinne eigentlich nicht die geeigneten Ansprechpartner, die das hören wollen. Ich krieg also immer wieder den Vorwurf, du spinnst, du tickst nicht richtig, lass deine zwei Gehirnhälften zusammenschweißen, finde endlich deine Mitte und so geht es weiter. Und ich tue eigentlich nichts anderes als arbeiten, leben, anderen helfen, auf andere achten, schauen, dass ich selber nicht zu kurz komme und ja, mei, was will man mehr? Ach, man lebt doch eigentlich, also ist der Ruf, meine Mutter hätte früher gesagt, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sie es völlig ungeniert. Wie lebt sich das denn, wenn alle zu Ihnen sagen, du spinnst, finde deine Mitte, schweiß deine Gehirnhälften, wie lebt sich damit? Ja, ich gehe davon aus, dass das eigentlich andere mit dieser Situation, in der ich mich befinde, nicht fertig werden. Das heißt, die fassen wir kurz zusammen. Sie sind 63. Ja. Sie sind verheiratet. Ja. Der lacht sie. Ja, ich halte mich hier streng an die Fakten, die ich ja. Richtig, ja. Also, Sie sind verheiratet, ja. Wobei dieses Verheiratetsein insofern etwas Mysteriöses ist, weil Sie einseitig verheiratet sind. Ich kann es ja auch anders deuten und sagen, mein Mann lebt in Bigamie. So ist es. Ihr Mann, je nachdem, wie ich jetzt das mit von Scheidung ist, ja. Ist Amerikaner und hat sich 1975 bereits von Ihnen scheiden lassen. Ja, ja. Sie haben zwei Kinder mit ihm. Ja. Und Sie erleben sich als verheiratet und Ihr Ehemann erlebt sich als geschieden. Ist richtig, ja. Und diese beiden Hälften wollen Ihre Freunde, dass Sie die zusammenfinden. Ja gut, sie kommen mit der Situation nicht klar, weil ich sage, ich möchte, dass mein Mann in dem Sinne ja auch der Vater der Kinder beziehungsweise der Großvater der Enkelkinder ist, dass der zufrieden ist und dass er also nicht die Gehässigkeiten, die irgendwann einmal an den Tag gelegt hat, jetzt weiter verstreut, sondern dass er eigentlich sagt, naja gut, Wenn die Frau in Deutschland das so will, dass sie die amerikanische Scheidung nicht anerkennen lässt, dann soll das so bleiben. Er tut und macht nichts. Und wie gesagt, ich bin halt hier verheiratet. Er ist drüben verheiratet und dann geht es ja eigentlich auch ans Erben. Ja, je nachdem wie und was. Also er ist ja hier mit der Zugewinngemeinschaft voll erbberechtigt. Und das ist die Sache, die ich ihm eigentlich noch ein bisschen gönnen möchte, in Anführungszeichen, nachdem er ja also sich vor der Unterhaltspflicht gedrückt hat. Möchte aber sagen, er hat dadurch, dass er halt seinen Verpflichtungen, väterlichen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, Karriere gemacht und in dem Ruhm kann sich vielleicht jetzt da mal der Rest der Familie, die noch dazu, also der dazugekommen ist, also ich habe ja schon viele Motive für den Erhalt einer Ehe gehört. Also unter anderem, wir können uns nicht scheiden lassen wegen der Kinder. Da waren die Kinder dann schon 38 oder so. Also ich habe schon wirklich viele Motive gehört. Ihr Motiv ist mir noch nicht so ganz klar. Ja. Also das heißt, es geht irgendwie um Geld und um Rache. Ja, wenn es genauso, wenn ich es genau betrachte, ja. Ich sage dafür, dass er keinen Unterhalt bezahlt hat, dass er seiner Verantwortung nicht nachgekommen ist. Dafür kann er jetzt dann, wenn es sollte mir was zustoßen, den immerhin gemeinsamen Haushalt auflösen. Er darf sich um meine Beerdigung kümmern. Er wird irgendwann vielleicht mal nackt vor den Kindern dastehen. Genau. Also Rache bis in den Tod. Gnadenlos. Rache bis in den Tod. Nun unterscheiden wir uns ja so ein bisschen vom Wilden Westen und auch diese Westernfilme sind ja eher auch so eine Reminiszenz an früher. Mhm. Also Rache bis in den Tod. Bringt das Spaß? Von dem her gesehen macht mir das sicherlich keinen Spaß. Aber auf der anderen Seite sage ich mal, warum soll ich diese Situation beenden, soll diese Scheidung anerkennen lassen? Dann wäre ich frei, wäre ich vielleicht offen für eine neue Verbindung. Muss aber sagen, es ist mir also niemand über den Weg gelaufen, wo ich spontan sage, das ist es. Also meine Mutter, die habe ich ja nun schon, die hat übrigens heute Geburtstag, wie gesagt, die hätte gesagt, Rache ist süß, ja, müssen wir irgendwo in den Himmel schicken. Die hätte auch noch gesagt, Rache ist süß. Liebe ist auch süß. Beides. Ja, beides ist süß. Beides. Was ist süßer? Dass ich mit dem was, also so wie ich das sehe, egal was ich jetzt anfange, dass ich da irgendwo ein Ergebnis erzielen kann. Sei es jetzt für mich selber, sei es jetzt für die Familie, sei es für Bekannte, dann sage ich, okay, da sind wir wieder einen Schritt weiter gekommen. Sie haben von Ihrer Bestattung, die ich hoffe noch auf 50 Jahre hinaus weiter rausschieben zu können, was würden Sie gerne hören, was, wenn Sie betrauert werden? Sie sagen, es ist Ihnen so wichtig, wie ich was hinterlasse. Ja. Was würden Sie gerne hören, wenn Sie betrauert werden? Meiner Mutter war die Rache so wichtig oder meiner Mutter war die Liebe so wichtig? Also sollte es jetzt eintreten, bin ich der Meinung, dass meine Söhne noch nicht so weit denken können. Sie haben also jetzt erstmal noch die eigenen Kinder, die müssen erst noch mal ein bisschen älter werden, damit die Söhne auch die Schwiegertöchter gedanklich frei werden. Wir tun einfach mal so, als ob unsere Kinder schlauer sind, als wir denken. Jo. Das fällt uns ja mal ein bisschen schwer. Ja. Wir können sie uns ja kaum vorstellen. Gerade, dass sie aus den Windeln rauskommen, werden sie schon Eltern. Verstehe ich. Aber wir tun jetzt einfach mal so, als ob sie schlauer sind, als wir es für möglich halten. Und angenommen, sie wären dann circa in weiß der Kuckuck was vielen Jahren dabei und würden über sie ihre Abschluss- oder Abschiedsgedanken entfalten. Was würden Sie gerne hören? Unserer Mutter war die Rache süß oder unserer Mutter war die Liebe süß? Vielleicht das, was ich auch mit ankreide, unsere Mutter war anders. Ich frage Sie. Ja. Also Rache und Liebe, das sind für mich Worte, wo ich sagen möchte, es ist eine Auseinandersetzung oder es ist eine Harmonie. Also so ganz krass kann ich das eigentlich nicht sehen. Ich habe es jetzt so krass formuliert. Ja. Sie wissen ja, dass ich immer ganz gerne was drastisch formuliere. Wie auch immer Sie diese eine Seite Unversöhnlichkeit und er muss dafür blechen und auf der anderen Seite Abschied nehmen und Liebe. Können Sie damit besser leben? Er muss nicht blechen, sondern er kriegt es ja im vollen Topf präsentiert. Okay. Ihm gehört ja die Hälfte. Okay. Wie wollen Sie die beiden Seiten formulieren? Das kann ich so noch nicht irgendwie einordnen. Ich müsste sonst über meinen Schatten springen, müsste sagen, okay, ich rufe ihn an, ich schreibe einen Brief, ich möchte die Sache geklärt haben. Und nicht nur von meiner Sicht aus, sondern... Ich möchte gerne erstmal, dass Sie es für sich klären. Ich spüre und ich spüre auch mich erinnert es fast an diese Rastlosigkeit, die wir schon im ersten Gespräch als Thema hatten. Mhm. Also so eine intellektuelle Rastlosigkeit, um immer wieder neue Argumente zu finden Und ich möchte Sie auch vor dieser Rastlosigkeit, Sie brauchen bei mir nicht rastlos zu sein. Ich möchte auch gar nicht Sie in irgendetwas rein manövrieren, wo die Rastlosigkeit steigt. Ich möchte eigentlich viel eher, dass diese intellektuelle Rastlosigkeit, warum das eine und nicht das andere und wieso das nicht geht und wieso, möchte ich eigentlich eher in einen sanften, liebevolleren Fluss umleiten und möchte Sie eher in diesem Fluss konstellieren als eine erfahrene, weiß ich nicht, Kapitänin in Ihrem Lebensfluss, als die erfahrene Schiffersfrau auf Ihrem Lebensfluss, das über alle Gewässer hinweg eigentlich so eine Souveränität besitzt, sich selber gut zu versorgen. Das ist das Bild, was ich möchte. Ich möchte Sie nicht weiter in diese Rastlosigkeit treiben, weil alle sagen ja schon, mach das und das ist doch, das will ich nicht. Ich möchte Sie eher von dieser Rastlosigkeit. Sie brauchen für mich keinerlei Argumente zu finden, wieso das eine nicht geht und das andere sein sollte. Eher würde ich hinschauen, wenn Sie in der Mitte Ihres Lebensschiffes sind oder in Ihrem Lebensfluss sind, wenn Sie die Chefin an ihrem eigenen Schifferkahn, wenn Sie die Hände an Ihrem Ruder haben, ganz fair durch die so viele Lebensleistung, ja auch gut geformte Hände, denen man das Alter ansehen darf. Ich finde solche Hände bezaubernd schön, weil sie einfach schon so viel gehalten haben. Sie haben die Kinder gehalten. Sie haben alles zusammengehalten. Und jetzt nutzen wir diese Hände, die so viel gehalten haben, dass Sie sich an so einem imaginären Lenkrad oder was immer man so ein Schiff braucht, festhalten und Sie Ihre eigene Sicherheit da in diesen Händen spüren. Sie haben sich sozusagen in den Händen. Und Sie stehen in Ihrem Schiff, Sie stehen als sichere Mitte in Ihrem Schiff. Jetzt habe ich das Wort Mitte, das will ich aber gar nicht meinen. Ich meine einfach nur dieses Schiff in seinem Lebensfluss. Und diese sicheren Hände halten Sie, weil das Ihr Lebensschifflein ist, was Sie da so schippern. Und Sie sind der Kapitän. Sie sind der weise Kapitän. Der müde wird. Und die Hände haben die Kraft nicht mehr. Die Hände haben die Kraft nicht mehr. Also heißt es, da Sie ja dieses Schifflein noch eine Weile manövrieren dürfen, hoffen wir, was können Sie nutzen, um diese Kraft wiederzufinden? Und das ist für mich das Entscheidende. Weil Sie diese permanente Anstrengung brauchen, Verhältnisse zu rechtfertigen, aus welchen Gründen auch immer es mal eine Lösung war. Mit Verletzungen umzugehen, überhaupt zu überleben, was immer diese Anstrengung ursprünglich als Lösung war. Jetzt sind Sie müde und ich möchte unter gar keinen Umständen diese Müdigkeit verstärken, sondern eher schauen, dass Sie jetzt haben wir vielleicht auf diesem Lebensfluss es dümpelt gerade so, ist kein Wind und der Fluss fließt ruhig. Was könnte dann so ein Koppel, der stellt dann so, glaube ich, auf automatische Steuerung ein. Und Sie stellen auf Auto. Das dürfen Sie mir nicht sagen, nicht laut sagen, weil dann mache ich mir schon Gedanken, wie ich dann einen Wind erzeugen kann. Es darf nicht zu ruhig werden. So ist es. Es darf nicht zu ruhig werden, weil ich es ja eigentlich auch gar nicht gewohnt bin. So ist es. Aber der Wind kommt in, sagen wir mal, 7 Minuten wieder. Okay. Den haben wir schon bestellt. In einer Minute wieder. Schön. Okay. Und diese eine Minute tun wir das Schiffchen mit so einem automatischen Lenkradsystem. Was machen Sie da in dieser Minute? Die Augen zu und ganz einfach sagen, für den Moment lasse ich gewähren. Wunderbar. Ich lasse gewähren, ich habe weder Angst noch sonst irgendwas, ich lasse gewähren. In der Hoffnung, dass sich danach doch wieder was tut. Genau, der Wind kommt ja. Wie ist denn das, die Augen zumachen? Die Hände, bleiben die am Lenkrad oder legen wir die in den Schoß? Na, würde ich schon loslassen. Würde ich loslassen. Es gibt so ein wunderbares Märchen. Ich habe es schon mal erzählt vor ein paar Sendungen, wo man die Hände wie ein Schürzchen aufmachen kann und lauter Goldtaler reinfallen können. Ja. Und stellen Sie sich vor, Sie machen die Augen zu. und haben wirklich die Hände auf ihrem Schoß, so, sie wollten ja für eine Minute loslassen. Ja. Und die Hände werden wie so ein Schürzchen und es fallen lauter. Was kann in diese Hände fallen, wofür sie sich gar nicht mehr anstrengen müssen, weil sie haben die Augen zu. Was könnte ihr Sohn denn? Ganz spontan fallen mir Schmetterlinge ein. Ganz genau. Bunte Falter, die Natur, die Ruhe, die Stille. Wer hat ihnen diese Die Unantastbarkeit. Wer hat ihnen diese Falter hingepustet? Ich sehe gerade ihren einen Sohn, der sagt, komm, flieg, die Mama hat die Hände gerade offen. Vielleicht kommt es so. Und wenn sie weiter vor sich hin imaginieren, ist ja so eine Schürze, sie sagen Schmetterlinge. Schmetterlinge haben ja ein tiefes Symbol für Gesundheit übrigens, gell? Aha, das wusste ich nicht. Ganz tiefes Symbol für Frieden und Gesundheit. Und deswegen komme ich so auf den Gedanken, ob ihre Kinder ihnen nicht diese Schmetterlinge geschickt haben, weil sie ihnen das wünschen. Als ob sie jetzt was zurückkriegen, wofür sie sich ein Leben lang angestrengt haben. Ja, wäre vielleicht denkbar. Wäre vielleicht denkbar, dass auf die Art und Weise, dass sie mich, also sagen wir jetzt nicht mit irgendwelchen Arbeiten oder kannst mal aufpassen. Die kommen ja oder gleich wieder. Kochen oder sonst was. Genau, die kommen ja gleich. Sondern der Wind kommt ja gleich wieder. Zeit zum Verschnaufen lassen, damit ich meine Gedanken ordnen kann, damit noch dramatischer. Nicht noch ein bisschen mehr Stress in deren Familie reinbringe. Moment, noch viel dramatischer, dass sie die Zuwendung ihrer Kinder spüren können. Dazu muss man manchmal innehalten. Ja, die Zeit reifen lassen, warten. Eine Minute. Warten mache ich alleine. Eine Minute, genau. Eine Minute. Die Hände in den Schoß zu legen, sie so offen zu halten, dass wirklich diese Schmetterlinge kommen können und dass sie diese Bereitschaft oder mit diesen Schmetterlingen überhaupt Bereitschaft streichen wir, das klingt schon wieder anstrengend. Dass sie erlauben, diese Schmetterlinge als das zu erkennen, was sie sind. Dankbarkeit oder was es immer ist. Ja, etwas Unantastbares. Uns wurde ja als Kinder gesagt, langt die Schmetterlinge nicht an. Sie können sonst nicht mehr fliegen, wenn der Staub von den Flügeln ist. Ganz genau. Ihr könnt es anschauen, aber nicht anlangen. Und wie können Sie die Kostbarkeit spüren, weil Sie ihnen geschickt worden sind? Ja, ich kann anschauen, aber nicht anlangen. Und was schicken Sie ihnen? Was stellen Sie, ist es Ihre Schürze, in die Sie fliegen? Wie soll ich das jetzt sagen, was sie mir schicken? Das ist irgendwie Einklang mit der Natur, die Freude an Farben, diese Leichtigkeit, eine Leichtigkeit, die sie mitbringen. Und einer dieser Schmetterlinge ist von einem ihrer Kinder geschickt. Was der mir dann sagen würde? Dass ich fast ein bisschen das Gefühl habe, er geht doch den Weg, den ich ihm vorgelebt habe. Das ist wieder anstrengend. Das ist anstrengend. Der Wind kommt doch erst. Und mit Leichtigkeit. Was schickt ihn der Sohn mit dem Schmetterling? Jetzt bin ich überfragt. Ich bin überfragt, weiß es nicht. Dann wird es allerhöchste Zeit, dass sie ab und zu mal die Hände in den Schoß legen. Um wirklich zuzuhorchen, was uns unsere Kinder schicken. Das ist jetzt die Sache, wo ich sage, die Kinder haben die Wahl getroffen oder die Söhne haben die Wahl nicht getroffen. Nicht gleich wieder anstrengen. Ja. Sie, der Wind kommt ja gleich wieder. Der kommt ja gleich wieder. Ich versuch's mal mit einem Satz, den Sie noch nicht spüren können im Moment. Es ist mutig. Jemand, der sich so angestrengt hat, wie Sie sich angestrengt haben. Sie dürfen sich ja auch gleich wieder anstrengen. Sie dürfen sich den ganzen Tag wieder anstrengen. Aber eine Minute schenken Sie sich. Und angenommen, der Schmetterling würde sich wirklich auf ihre Hand setzen, in der Imagination. Und angenommen, dieser eine Schmetterling käme von einem ihrer Kinder, vielleicht ihrem Sohn. Und angenommen, sie könnten die Botschaft spüren, die dieser Schmetterling bedeutet. Dann könnten wir auch annehmen, dass so ein Satz kommen könnte, Mami, ich habe dich lieb. Und dazu muss man zuhören und zuspüren. Aber wir nehmen ja Gott sei Dank alles nur an und müssen uns noch weiter ein Leben lang anstrengen, um zu beweisen, dass wir liebenswert sind. Trotzdem wünsche ich Ihnen immer wieder Momente des Innehaltens, weil sonst können wir diesen Satz nicht spüren. Das ist richtig, ja. Mami, ich habe dich lieb. Und dann müssen Sie sich vielleicht nicht, ich weiß jetzt nicht, ich kann nicht so schnell ausrechnen, wie viele Minuten wir am Tag haben, aber schrecklich viele Minuten. Diese schrecklich vielen Minuten können Sie auch alle wieder für Anstrengungen nutzen, weil Sie sind gejagt in dieser Anstrengung. Ich muss alles tun, damit ich geliebt werde. Und manchmal hört man dann gar nicht mehr, dass man geliebt wird. Und man merkt auch gar nicht, dass man geschieden ist, weil man sich immer noch anstrengen muss. Und dann hält man eine Minute von diesen ganzen, ganzen schrecklich vielen Minuten inne. Und es setzt sich ein Schmetterling auf die Hand und man glaubt es nicht. Der wird geschickt und man glaubt es gleich noch weniger. Fällt mir gerade was dazu ein, zu diesem Schmetterling, weil Sie das so sagten, er teilt mit, ich hab dich lieb. Das ist vielleicht von mir so im Unterbewusstsein oder in dem Sinne vielleicht auch bewusst ein Wunsch, eine Hoffnung, dass ich sage, gut, ich habe die Wahl getroffen, ich habe den Mann bekommen, von dem ich die Kinder haben wollte, habe den Kindern aber den Vater weggenommen, beziehungsweise habe sie nicht zum Vater gelassen. Das Motiv ihrer schrecklich vielen langen, da haben sie so viel drüber nachgedacht, da haben sie viele Weisheiten gesammelt. Es ist auch schwer in Ordnung, dass sie zu diesen Weisheiten zurückkehren. Die tiefe Weisheit, die haben wir für kurze Sekunden hier eingeladen, um eine Minute zu füllen. Ob es uns gelungen ist, diese Minute zu füllen, das weiß ich nicht. Ich glaube, das wird erst die Zeit beweisen. Ja, es ist bei mir so ein bisschen Wunschgedanke, nachdem ja auch, sagen wir mal, die Familie weit auseinander wohnt. Ein bisschen Wunschgedanken, dass ich sage, warum suchen meine Kinder nicht nach einem Ersatzvater oder nach einem Partner für mich? Sie haben Wenn da, die Kinder die Wahl treffen ich würden. Ich wiederhole mich. Ja. Dieses Thema ist so durchgekäut, dass es die Qualität einer wiederkäuenden Kuh hat. Das kennen Sie alle Variationen. Da werden Sie mir auch immer überlegen sein, weil auf jedes Bild, was ich versuche zu entwickeln, werden Sie 95, das ist so zigfach wiedergekäut, dass Sie Ihre ganze Umwelt schon schützt und sagt, Hilfe, nicht schon wieder, Hilfe, danke, ich hör's oft bitte genug. Lieber in die Psychiatrie, nicht nochmal. Ich hör's oft genug. Das ist so häufig wiedergekäut. Deswegen möchte ich dieses Gespräch nochmal mit einer Rolle rückwärts, seitwärts, vorwärts auf diese eine Sekunde einer Minute, da weiß ich übrigens, 60 Sekunden. Also von einer Minute haben wir zweimal fünf Sekunden dieses andere Bild eingeladen. Und ich hoffe, dass Sie die Zeit finden, immer mal wieder zu schauen. Es fliegen übrigens winters wie Sommerschmetterlinge, gell? Ja. Und ich wünsche Ihnen... Ich habe heute gerade einen wieder in die Freiheit entlassen, der sich hier rein verirrt hatte. So werde ich... Und wahrscheinlich war das der Vorläufer unseres Gespräches. Ich verabschiede mich. Ich lasse mich überraschen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und freue mich aber schon auf den Sturm. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Es tut sehr gut. Dankeschön. Ja. Alles Gute. Ja, Ihnen auch. Tschüss. Und Ihren Hörern, Ihren Zuhörern und auch denen, die noch anrufen. Okay. Ja, Dankeschön. Wiederhören. Tschüss. 089 51 8 51. 089 51 8 51. Und es war jemand auf der Leitung, denn jetzt haben wir Leitung zusammengefallen. Wir spielen noch mal kurz Musik und dann gucken wir. Wir versuchen nochmal die Leitung herzustellen. Ich sage derweil nochmal die Nummer 089 51 8 51 089 51 8 51. Wahrscheinlich sind die ganzen Telefonleitungen zusammengeworfen, weil jetzt jeder nach Schmetterlingen guckt. Es ist gleich jemand wieder auf der Leitung. Einen Moment noch. So, ich begrüße unseren nächsten Anrufer. Guten Abend. Hallo. Sie sammeln keine Schmetterlinge im Moment. Ja, ich habe zu Hause die letzte Sendung zur vorhergehenden Minute abgehört. Okay, jetzt sind Sie dran. Also ich habe eine sehr nette Beziehung mit meiner Partnerin, die ich verbessern möchte, weil es ist irgendwie doch keine Beziehung. Ich habe da die Stichworte notiert. Also ich habe versucht, mit ihr Vertrauen zu gewinnen, weil sie das braucht, weil sie sehr misstrauisch ist. Und dann habe ich jedenfalls das Gefühl, tiefgehende Gefühle. Also sie macht oft mir Geschenke, die ich nicht erwarte, oder sie ruft mich an oder ist auch sehr bedacht auf Kommunikation und Austausch. Und dann möchte sie auch reisen und wir diskutieren über die nächste Reise und das, die machen wir dann auch zusammen. Und aber was sie in erster Linie braucht, so wie dass sich die Beziehung verbessert, ist das Gefühl der Geborgenheit, die dann von mir halt kommt. Und was halt dann fehlt, ist, dass wir irgendwie auch zärtlich sein können, weil die Beziehung ist eigentlich trotz 4 Jahren noch so wie 2, die sich gerade so eben am Bahnhof getroffen haben. Also Zärtlichkeit ist nicht, sie sagt oft, ja, mach 5 Meter Abstand, geh auf der anderen Seite der Straße. Wir haben noch nie Zärtlichkeit so gelebt, weil das kann man auch leben, ohne dass es Sex ist, sondern dass man einfach vielleicht die Haut berührt oder irgendetwas. Mir fällt auf, und das rührt mich zum einen sehr an, mit welcher enormen Einfühlungskraft sie versuchen, ihre Freundin zu verstehen. Ja. Sie wollen sie verstehen. Weiß jetzt nicht. Es ist eher umgedreht. Also ich komme davon, dass ich mir überlege, was ist denn los? Also irgendetwas muss ja falsch sein an meinem Verhalten, dass es so kommt, dass wir nicht mehr aufeinander zugehen, dass das auch immer begrenzt ist. Sie sind, ich darf Ihr Alter sagen? Ja. Also Sie sind Mitte 60, Sie sind verheiratet gewesen? Ja. Wie lange? 25 Jahre. Seit wann geschieden? 13 Jahre. Sie haben Kinder? Ja. Wie viele? 2. Erwachsene, längst erwachsene Kinder. Ja. Sie haben Kontakt zu den Kindern? Ja. Guten Kontakt? Ja, sehr, ja. Jetzt passiert was ganz Merkwürdiges. Ich kriege jetzt richtig Skrupel, noch mehr Daten von Ihnen zu fragen, weil Sie werden jetzt sehr knapp in der Informationsverhaltung. Und ich bleibe noch, aber vielleicht ist es auch ein Vorurteil von mir, dass die Beziehung, die Sie jetzt leben, sehr stark darauf basiert, dass Sie jemanden verstehen möchten, wenn Sie was von sich preisgeben. Ich weiß gar nicht, ob Daten preisgeben ist, werden Sie eher knapp. Wie ist das mit Ihrer Freundin, mit diesem, ich will Sie verstehen, beziehungsweise ich gebe etwas von mir preis? Sehr knapp gebe ich preis. Genau. Ja, und das hängt auch vermutlich damit zusammen, dass ich eigentlich das nicht ganz verarbeiten kann, dass ich geschieden bin. Sie geben nur ganz knapp preis. Das heißt, die Scheidung tut immer noch weh? Kann man nicht so sagen. Es ist vielleicht ein schlechtes Gewissen. Es ist eigentlich eher warum habe ich die Beziehung nicht versucht, auch kontinuierlich zu verbessern? Warum ist es dann einfach nach 10 oder 15 Jahren schlecht gemachtem Versuch, die Beziehung zu verbessern, auseinandergegangen? Das heißt, für die heutige Beziehung, dass sie wirklich sehr, sehr knapp etwas von sich preisgeben und dass sie unter Umständen dann auch jetzt eine ideale Partnerin gefunden haben, in der sie weiterhin nichts von sich preisgeben müssen, weil sie so komplex aufgebaut zu sein scheint, dass die Komplexität zum Thema gemacht wird. Das heißt, dieses Nicht-Berühren und dieses fast skurrile, geh bitte auf die andere Straßenseite, ist ja so voller Dichte oder Komplexität, dass das Thema genug ist. Ja. Hieße, eine andere Partnerin würde auf Dauer vermutlich auch eine größere Forderungshaltung haben von, Mensch, jetzt halt dich nicht so zurück, ich will dich ganz, Kerle. Was bräuchten Sie, um sich ganz zu geben? Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich würde es eigentlich gerne tun. Ich bräuchte vielleicht, dass ich mich entscheide, mit der neuen Partnerin zu der alten Partnerin, zu der Ex-Frau hinzugehen. Und ihr zu sagen, das ist jetzt meine Frau, dass ich mich entscheide zu heiraten. Und dann wird es publik und dann ist es eigentlich der richtige Schritt. Weil das publik sein, geheiratet sein, ist ja dann eine Klarstellung. Ein Bekenntnis. Ja. Diese Klarstellung schafften Sie nur mit diesem Publikmachen? Diese Klarstellung zu Ihrer geschiedenen Frau, wie könnte die auch anders ausschauen? Weiß ich eben nicht. Sie sehen sich häufig? Nein. Ich gehe fast nie in mein Land, wo ich herkomme. Sie ist von Ihnen finanziell abhängig? Nein, komplett nicht. Das ist gar keine Abhängigkeit. Also das heißt, es ist eine innere Abhängigkeit von Ihnen. Gibt es aus Ihrem Land heraus religiöse Verpflichtungen, wo man zu dieser ersten Frau stehen muss? Zu der Mutter der Kinder? Nein, in meiner Verwandtschaft, die ist zwar riesig, da hat es vielleicht fast ihre zweite Ehe geschieden. Also das ist nichts Besonderes. Aber irgendwas hält Sie. Irgendwas hält Sie, wo Sie sagen, das publik machen würde, das, was mich daran so festhält, wo ich mich immer noch gebunden fühle, dass das zerschlagen wird. Was hält Sie da gebunden? Einfach etwas neu und besser zu machen im Leben. Sind Sie... Ist das eine oder etwas... Kommen Sie sich noch wie ein gut zu machen, was schlecht war, das ist das andere. Das habe ich verstanden. Kommen Sie sich wie ein Schwein vor, wenn Sie an Ihre erste Ehe denken? Kommen Sie sich dass Sie sich schuldig gemacht haben vor? Müssen Sie irgendwas wieder gut machen, nach Ihrer Wahrnehmung, nicht nach einer Rechtswahrnehmung? Weder noch. Was dann? Erleben Sie sich als Gescheiterter? Nein, auch nicht, weil ich habe ja sehr, sehr viele Erfolge geerntet. Wenn ich die Freiheit habe, die ja jeder hat, wenn die Kinder groß sind. Lass mich nochmal sammeln. Für Sie wäre unter Umständen ein Befreiungsschlag, wenn Sie mit Ihrer neuen Freundin zu der ersten Ehefrau hinfahren, sie offiziell vorstellen und sagen, das wird meine Frau sein. Dann löst sich für Sie der Knoten. Ja. Das heißt, Sie haben einen Vorschlag für sich, wo sich der Knoten lösen könnte, aber keine Ahnung, was diesen Knoten verursacht. Ja, es ist natürlich schon, wenn ich die Kinder mag, und die Kinder mögen meine Ex-Frau, Und mit einer neuen Freundin haben die nichts zu tun, weil wir sind zu wenig in der, also natürlich haben die die sofort kennengelernt. Ich bin sofort zu meinem Bruder, zu seinen Kindern gefahren und gesagt, das ist meine Freundin und die kennen sich gegenseitig. Aber nicht so, wie wenn man sich jeden Tag sieht, weil wir weit auseinander wohnen. Aber dennoch, da ist eine Art Dreiecksbeziehung, die Kinder und meine Ex, die ein Team sind sozusagen und ich bin auch in dem Team und meine neue Freundin ist da nicht ganz kann gar nicht so einbezogen sein wie eine Familie, die aus 4 Personen und 25 Jahren besteht. Und dennoch möchte ich halt meine Freundin einfach mitnehmen und dass das alles normal sein könnte. So Mann, ist das ein kompliziertes Konstrukt. Ja. Mann, ist das ein kompliziertes Konstrukt. Also ich höre, Veränderung ist fast nicht möglich. Und wenn Veränderung, dann nur mit diesem, irgendwie müssen die beiden Frauen zusammen gemauschelt werden, weil dann bin ich bei meinen Kindern entlastet. Das habe ich jetzt irgendwie halbwegs begriffen. Jetzt habe ich mir mal überlegt, jetzt bin ich bei Religiosität, bei Kultur, da möchte ich sie aber auch schützen, dass das alles Schweigepflicht bleibt. Jetzt bin ich also in einem rasanten Suchlauf in meinem Hirn und habe mir jetzt gerade, aber wieder hänge ich jetzt an so einem Faden, gehört zu Ihnen die Unveränderbarkeit. Sind Sie unter Umständen jemand, der seinen Hintern nicht hochkriegt und sagt, ich verabschiede mich von etwas und gehe in die Zukunft? Gehört es zu Ihrem Psychogramm? Heißt es, dass Sie alle anderen Figuren in diesem Spiel so auf einen Platz gesetzt haben, dass Sie sagen, ich kann mich ja nicht bewegen, weil es so oder so ist? Das ist sicher mein Problem. Also und nur meins. Also es kann nicht jemand anderes sein. Also das heißt, die Unveränderbarkeit gehört zu Ihnen. Aber ich habe mich ja wahnsinnig verändert. Ja, klar. Aber trotzdem gehört diese innere also dass man sich aus einem Verhältnis oder einer Ehe oder dass man sich aus so einem Beziehung, also ich erlebe Sie beziehungstechnisch jetzt nicht wie ein junger Spund, ehrlich gesagt. Ja, dass man da komplett aus dem Alten rausgeht. Ja. Ja. Da erlebe ich Sie jetzt, also sagen wir mal, nicht als junger Spund, sondern eigentlich, ehrlich gesagt, ohne Sie beleidigen zu wollen, noch viel, viel älter, als Sie eigentlich überhaupt schon sind. Ja. Richtig? Ja. Und das Spannende wäre, dass Sie Ihre Freundin bitten, dass Sie als Bittsteller zu ihr hingehen und sagen, hilf, also ich sag's jetzt hart, darf ich? Hilf einem verknöcherten 130-Jährigen, der beziehungstechnisch sich bewegen kann, wenn er 2 Krücken, einen Rollator und einen Rollstuhl hat. Hilf mir, sich zu bewegen. Ja, das ist ein guter Gedanke. Weil dann kann Ihre Freundin auch wachsen. Und ich glaube, dass sie beide wachsen wollen. Und das Spannende ist, und insofern verabschiede ich mich auch von diesem Wort Rollstuhl, dass sie beide sich an die Hand nehmen können, wie 2 ganz jung Verliebte, weil danach geht ihre Sehnsucht. Hilf mir, mich zu bewegen, beziehungstechnisch. Okay. Berührt Sie der Satz? Ja, es ist logisch oder es ist auch noch unter, ich kann es noch untermalen. Also meine Freundin ist zum Beispiel neidisch. Nee, wir lassen es einfach so. Ich wollte Sie fragen, weil ich möchte mich so ganz innig und ganz mit so einer fetten Umarmung von Ihnen verabschieden, weil ich Sie unglaublich, ich weiß nicht, wir sind ja fast gleichaltrig, dass ich das sagen darf, ich fand Sie ungeheuer tapfer. Ich fand, dass Sie Ihre Lebenssituation mit einer unglaublichen Würde vorgestellt haben. Ich finde, dass Sie sich wertschätzend mir und anderen gegenüber verhalten und insofern möchte ich mich eigentlich von Ihnen ganz, ganz warm und innig verabschieden. Okay. Herzlichen Dank. Alles Gute. Alles Gute auch. Tschüss. Tschüss. Ich verabschiede mich von Ihnen, von euch, Nächsten Sonntag können Sie ab 20.05 Uhr anrufen. Ab 21.05 Uhr gehen wir auf Sendung. Jetzt wäre die Anruferin auf Sendung, aber nun geht nichts mehr. Jetzt machen wir Schluss. Bis nächsten Sonntag. Tschüss. Sie hörten Nachtgespräche mit Brigitte Lemle. Bayern 2 Nachrichten.